Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Letizia, vuoi vedere un cartone in italiano o in tedesco o in inglese? Inglese. Ok, perché in inglese? Perché mi piace. E tu? Italiano. Italiano. E come facciamo? Sophia und Letizia sind 5 und 3 Jahre alt. Ihre Mutter ist Italienerin, ihr Vater Deutscher. Die Familie lebt in München. Zu Hause reden die 4 Deutsch und Italienisch. Der Erzieher im Kindergarten spricht Englisch. Wenn wir König der Löwen anschauen, will die Letizia immer auf Englisch und die Sophia möchte am liebsten auf Italienisch, haben wir aber die DVD nicht und deswegen dann sagt sie Deutsch und da gibt es immer einen Streit und dann muss man sagen, okay, dann ein Teil auf Englisch und ein Teil auf Deutsch. Ja, ein Teil auf Deutsch, ein Teil auf Englisch. Die 2 Mädchen gehen noch nicht einmal zur Schule und können schon problemlos 2 verschiedene Sprachen verstehen und sich darin altersgerecht verständigen. Mühelos wechseln sie von Deutsch zu Italienisch, je nach Gesprächspartner, auch innerhalb einer Gesprächssituation. Seit ihrer Geburt hat ihr Vater mit ihnen Deutsch und die Mutter Italienisch gesprochen. Für Federica, die aus dem Piemont stammt, und ihren Mann, einem Münchner, war es klar, dass sie den Kindern beide Sprachen mitgeben wollen. Wir haben immer beide Sprachen mit einbezogen, also Bücher, Fernseh. Und da muss man dazu sagen, dass Sophia und Letizia auch ziemlich oft in Italien sind. Deswegen haben sie beide Sprachen immer sehr aktiv erlebt. Bei uns klappt es schon ganz gut. Gibt es auch immer Phasen, wo sie mehr eine Sprache, mehr eine andere sprechen. Also ich finde, die sind beide gut in beiden Sprachen, ja. Sophia und Letizia sind zweisprachig oder, wie man es auch nennt, bilingual. Zuallererst bedeutet das, dass die beiden Mädchen eine größere Auswahl an Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung haben. Für viele Dinge, die ihnen in der Welt begegnen, haben sie 2 verschiedene Wörter parat. Das beliebte Haustier mit 4 Pfoten beispielsweise kennen sie als Hund und gleichermaßen als Kane. Die Experten verwenden die Begriffe Zweisprachigkeit und Bilingualität bzw. Mehrsprachigkeit als Synonyme. Auch unterscheiden sie nicht zwischen einer Mutter- und Fremdsprache, sondern erst einmal zwischen Erst-, Zweit- und Drittsprachen, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt eine Sprache gelernt wurde. Wenn Kinder von Geburt an mit 2 Sprachen aufwachsen, bezeichnet man das als doppelten Erstspracherwerb. Dabei werden ihre sprachlichen Kompetenzen ein Leben lang im Fluss sein. Einmal werden sie vielleicht die eine, dann wieder die andere Sprache öfter oder lieber verwenden. Denn Sprache ist kein starres Konstrukt, das einmal erlernt und für immer gleich bleibt. Sie verändert sich je nach Alter, Umfeld, Beruf oder Wohnort. Professorin Rosemarie Tracy forscht an der Universität Mannheim über Mehrsprachigkeit. Hier ist sie auch Inhaberin des Lehrstuhls für anglistische Linguistik. Mehrsprachige Kinder, sagt sie, werden nicht in allen ihren Sprachen dieselben Fähigkeiten erwerben. Sie können dann in der einen Sprache eher über täglich Verrichtungen sprechen oder über das, was sie gerne essen. In einer anderen Sprache haben sie eher die Tiernamen parat. Und nochmal in einer dritten Sprache können sie vielleicht eher über Autos reden. Das hängt einfach davon ab, wer mit ihnen über was in welcher Sprache redet. Also man darf bei mehrsprachigen Kindern niemals, also auch nicht, wenn sie mit nur 2 Sprachen aufwachsen, erwarten, dass sie in allen Sprachen gleichermaßen gern oder flüssig oder versiert über die gleichen Dinge reden. Die Übergänge, wann jemand noch einsprachig oder schon mehrsprachig ist, sind fließend. Die Forscher haben sich auf eine sogenannte funktionale Definition geeinigt. Das heißt, dass jeder, der in den meisten Situationen von einer zur anderen Sprache umschalten kann, als zweisprachig gilt. Dass man von Geburt an mit 2 Erstsprachen aufgewachsen ist, ist keine Voraussetzung. Zwar wird man vermutlich später niemals mehr so klingen wie ein Muttersprachler, aber im Wortschatz beispielsweise könnte man ihn sogar übertreffen, vorausgesetzt, man hat die nötige Motivation. Rosemarie Tracy vertritt sogar die These, dass es so etwas wie eine reine Einsprachigkeit nicht gibt. Wir alle verfügen ja über unterschiedliche Schubladen, in denen Teile unserer Sprachen liegen und derer wir uns bedienen können. Also wenn wir andere Dialekte beherrschen oder andere schriftsprachliche oder gesprochene Register sprechen, wir sprechen mit unseren Nachbarn anders als mit unseren Vorgesetzten, dann haben wir auch schon unterschiedliche Varietäten zur Verfügung. Und das ist auch schon so eine Art, wie man es in der Sprachwissenschaft auch ausdrückt, innerer Mehrsprachigkeit. Die Fähigkeit, sprachliche Äußerungen zu produzieren, ist angeboren. Dabei bestimmt alleine die Umwelt, welche und wie viele der weltweit 6.000 bis 7.000 Sprachen man lernt. Bereits in den letzten 3 Monaten vor der Geburt, noch im Mutterleib, hört der Fötus schon die melodischen und rhythmischen Eigenschaften seiner Muttersprache. Babys sind dann von Anfang an fasziniert davon, was sie aus dem Mund anderer Menschen hören. Nach einigen Monaten äußern sie selbst die ersten Laute. Es folgen sogenannte Einwort-, Zweiwort- und Dreiwortsätze, später Nebensätze, bis sie etwa im Alter von 6 Jahren auch komplexe Gedanken ausdrücken können. Zwar lässt sich dieser Spracherwerb in gewisse Entwicklungsphasen einteilen, aber er muss nicht zwangsläufig bei jedem Kind im selben Tempo erfolgen. Und beim doppelten Erstspracherwerb ist es auch so, dass sich die Sprachen nicht immer im gleichen Tempo entwickeln, weil die eine mal etwas komplexer sein kann als die andere oder in einer Sprache vielleicht doch mehr Anregung vorhanden ist als in einer anderen. Und da, wo man festgestellt hat, dass der Wortschatz in beiden Sprachen zuerst nicht dem jeweiligen Wortschatz bei einem monolingualen Kind entspricht, wenn man diesen Wortschatz addiert, ist man wieder in etwa bei der gleichen Summe. Und diese Unterschiede, die wachsen sich auch aus, die verschwinden auch wieder mit der Zeit. Also je mehr Kinder in beiden Sprachen hören, desto eher entwickeln sie natürlich auch da das volle Repertoire. Ohnehin geht es immer darum, dass jemand in einer bestimmten Sprache mit dem Kind redet. Denn Kinder wollen keine Sprachen lernen, sie wollen kommunizieren. Und daraus ergeben sich auch natürliche Grenzen auf die Frage, wie viele Erstsprachen gleichzeitig möglich sind. Gut erforscht ist der Spracherwerb bei 2 und 3 Erstsprachen. Fest steht, dass diese Modelle sehr gut funktionieren können. Weltweit gesehen, vor allem im Hinblick auf Afrika oder Asien, ist Mehrsprachigkeit eher der Normalfall und Einsprachigkeit die Ausnahme. Auch in Europa gibt es Minderheitenregionen mit einer mehrsprachigen Bevölkerung. Bekannte Beispiele sind Südtirol mit Italienisch, Deutsch und Ladinisch oder Katalonien mit Spanisch und Katalanisch. Durch die zunehmende Vernetzung von Gesellschaften und die Migration wachsen auch in Deutschland immer mehr Kinder mehrsprachig auf. Entweder weil sie in der Familie nicht Deutsch sprechen oder weil ihre Eltern unterschiedliche Nationalitäten haben. Die mehrsprachige Erziehung erfordert eine hohe Disziplin der Eltern und eben auch eine gewisse Arbeit. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass eben die Sprachen auf 2 Personen verteilt sind und eben man dem Kind möglichst viel Input in beiden Sprachen geben muss, muss man einfach mehr mit dem Kind sprechen und sich mehr abgeben, als wenn man nur eine Sprache hat. Ja? Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich auf alle Fälle und man gibt dem Kind damit auch ein großes Geschenk mit. Professorin Claudia Maria Riehl, Inhaberin des Lehrstuhls für germanistische Linguistik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Leiterin der Internationalen Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit. Sie berät Eltern und gibt Tipps, wie eine mehrsprachige Erziehung funktionieren kann. Grundsätzlich sollte jeder die Sprache weitergeben, die er selbst am besten spricht, denn Sprache ist auch Teil der Persönlichkeit und kulturellen Identität. Zudem gilt das sogenannte Eine-Person-Eine-Sprache-Prinzip. Es bedeutet, dass jede Person konsequent und ausschließlich in ihrer jeweils eigenen Sprache mit dem Kind reden sollte. Allerdings sehen die Forscher diesen Grundsatz nicht mehr ganz so eng. In bestimmten Familienkonstellationen und Lebenssituationen, wenn zum Beispiel eine Sprache zu kurz kommt, weil die betreffende Person nicht viel Zeit mit dem Kind verbringen kann, ist es auch möglich, eine Sprache nicht nur an einer Person, sondern auch an einer bestimmten Situation anzudocken. Wenn man ein bestimmtes Spiel spielt oder wenn man in irgendeinem bestimmten Raum ist, also sagen wir immer im Garten, im Sandkasten. Ja? Also dass sozusagen dann das Kind die Möglichkeit hat, die Sprache nach Situationen zuzuordnen. Aber wichtig ist, dass innerhalb dann dieser Situation nicht geswitcht wird, weil sonst weiß das Kind natürlich nicht mehr, welcher Sprache das zuzuordnen ist. Immer noch werden Eltern mit Vorurteilen konfrontiert, besonders wenn es um Sprachen geht, die ein geringeres Ansehen in der Gesellschaft genießen. Dann heißt es häufig, die Kinder seien überfordert, würden keine der beiden Sprachen richtig lernen und die Sprachen vermischen. Dabei ist das nicht richtig. Kinder trennen ihre Sprachen sehr früh. Manche benutzen sogar von Anfang an zwei Wörter für ein Objekt. Bereits ab 3 Jahren entwickeln mehrsprachige Kinder das sogenannte metasprachliche Bewusstsein und wissen dann genau, wann sie es mit welcher Sprache zu tun haben. Früher hat man in der gesellschaftlichen Diskussion eher eventuelle Nachteile der Mehrsprachigkeit in den Vordergrund gerückt. Also zum Beispiel, dass zweisprachige Kinder beim Schuleintritt möglicherweise noch nicht auf demselben Niveau wie einsprachige sind. Heute hat sich die Einschätzung gewandelt. Man weiß natürlich auch heute aus wissenschaftlicher Sicht eindeutig, dass frühe Mehrsprachigkeit kein Defizit ist, dass die Kinder nicht Nachteile haben, sondern eben im Gegenteil ja eine ganze Reihe von Vorteilen. Also nicht nur, dass sie eben die Sprache sprechen, sondern auch andere kognitive Vorteile, dass sie auch eine gewisse Flexibilität entwickeln. Übrigens gibt es auch Studien, die zeigen, dass sie kreativer sind. Der Begriff kognitiv stammt aus der Psychologie und bezeichnet die Funktionen des Menschen, die mit Wahrnehmung, Lernen, Erinnern und Denken, also der Erkenntnis- und Informationsverarbeitung in Zusammenhang stehen. Forscher gehen davon aus, dass alle Sprachen, die eine Person kennt, in einem gemeinsamen Speicher abgelegt und stark miteinander verknüpft sind. Im Gehirn einer mehrsprachigen Person stehen die Sprachen miteinander im Wettbewerb. Denn sobald es zu einem sogenannten Sprachimpuls kommt, also die Person etwas ausdrücken will, dann werden die neuronalen Strukturen im Sprachzentrum aktiviert. Der Sprachwissenschaftler Professor Alexander Onysko von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt erklärt, was dann passiert. Dann wird im Kopf der mehrsprachigen Person einfach mehr von diesen neuronalen Strukturen aktiviert, sodass zum Beispiel eben das deutsche Wort dann kommt, aber auch gleichzeitig im Hintergrund, sagen wir mal, das italienische Wort mit aktiviert wird oder auch ein englisches und halt je nach dem Sprachkönnen der mehrsprachigen Person. Und das passiert, also selbst wenn die Person sich momentan auf eine Sprache fokussiert und auch mit einer anderen Person spricht, wo man praktisch nur eine Sprache verwendet. Damit am Ende nur das Wort aus dem Mund kommt, das zur jeweiligen Gesprächssituation passt, müssen alle anderen Sprachen unterdrückt werden. Dies geschieht unbewusst. Zuständig für dieses Umschalten und Unterdrücken, also das Kontrollieren der verschiedenen Sprachsysteme, sind bestimmte Netzwerke im Gehirn, zu finden im linken Nucleus caudatus sowie im anterioren Cingulum. Diese Bereiche bilden die Grundlage für die sogenannte exekutive Kontrolle. Man kann sie sich vorstellen wie den Tower eines Großflughafens. Sie koordiniert ein- und ausgehende Informationen, lenkt die Aufmerksamkeit und berechnet mögliche Hindernisse auf dem Weg zum Ziel. Bei Mehrsprachigen wird diese Kontrolle ständig benötigt. Es werden somit die zugehörigen Bereiche im Gehirn trainiert. Diese Bereiche wiederum sind nicht nur Teil des Sprachsystems, sondern auch anderer wichtiger Systeme, die aktiviert werden, um Konflikte zu lösen, Empathie zu ermöglichen, Impulse zu unterdrücken oder Aufmerksamkeit zu fokussieren. Und tatsächlich konnte man zeigen, dass Mehrsprachige bei bestimmten Aufgaben im Vorteil sind. Da gibt es zum Beispiel ein Experiment, das sogenannte Stroop Task, wo also die mehrsprachigen Personen sehen am Schirm ein Wort, das eine Farbe bezeichnet, wie zum Beispiel blau. Aber dann ist die Farbe des Wortes blau ist zum Beispiel grün. Und das ergibt einen gewissen Konflikt. Die mehrsprachigen Personen sind dann besser in dieser Auflösung des Konfliktes oder in der Unterdrückung eben der irrelevanten Information als die Einsprachigen. Inwieweit das tatsächlich im Alltag einen Vorteil bringen könnte, ist bisher nicht bewiesen und bei Forschern umstritten. Allerdings weisen mehrere Studien darauf hin, dass sich das ständige Gehirntraining, das die Mehrsprachigkeit mit sich bringt, vor allem bei älteren Menschen und bei Kindern positiv auswirken könnte. Bei Kindern geht es vor allem darum, dass sie sich besser in andere hineinversetzen können. Ein Experiment lief folgendermaßen ab. Forscher legten Kindern zwischen 4 und 6 Jahren 3 Spielzeugautos unterschiedlicher Größe vor. Das kleinste Auto positionierten sie so, dass es für einen Erwachsenen, der dem Kind gegenüber saß, verborgen blieb. Forderte nun der Erwachsene das Kind auf, das kleine Auto zu verschieben, griffen einsprachige Kinder meistens nach dem versteckten, kleinsten Auto. Mehrsprachige Kinder dagegen bewegten öfter den mittleren Wagen. Sie wussten, der Erwachsene konnte das kleinste Auto nicht sehen, somit musste er das andere gemeint haben. Die mehrsprachigen Kinder hatten eine enorme Transferleistung vollbracht. Sie hatten die Perspektive ihres Gegenübers eingenommen. Bereits vor 10 Jahren entdeckte eine renommierte Mehrsprachigkeitsforscherin, die kanadische Psychologin Ellen Bialystok, einen interessanten Zusammenhang, der im Alter in Erscheinung tritt. Demnach waren Kanadier, die lebenslang 2 Sprachen gesprochen hatten, weniger anfällig für Alzheimer. Zwar erkrankten sie in ähnlichem Alter wie einsprachige Vergleichspersonen, aber die schlimmen Folgen der Demenz traten bei ihnen später auf. Die Münchner Sprachwissenschaftlerin, Professorin Claudia Maria Riel, zum aktuellen Forschungsstand. Nachgewiesenermaßen setzt dann die Demenz 4,5 Jahre später ein, als bei einsprachig Aufgewachsenen. Und die Begründung ist eben auch die, dass in diesen Gehirnregionen, wo diese exekutive Kontrolle stattfindet, der Demenzprozess beginnt. Jetzt dadurch, dass da eben graue Zellen abgebaut werden. Dadurch aber, dass Mehrsprachige in dem Bereich mehr graue Zellen haben, ist der Abbau natürlich langsamer. Man spricht von einer kognitiven Reserve. Bisher ist übrigens kein Medikament bekannt, das eine ähnlich gute Wirkung hätte. Um diese kognitiven Vorteile genießen zu können, muss man die Sprachen auf einem hohen Niveau beherrschen und am besten täglich praktizieren. Das Schulfranzösisch bringt da keine Effekte. Und selbst ein doppelter Erstspracherwerb nützt nichts, wenn eine der beiden Sprachen nicht mehr benutzt wird. Denn wie Studien über die Sprachfertigkeit adoptierter Kinder gezeigt haben, kann man sogar seine Muttersprache, auch Erstsprache genannt, vergessen. Auch für unser Gehirn, sagt der Neurobiologe Dr. Henning Beck, gilt der bekannte Spruch »Use it or lose it«. Genauso wie wir auch zu Hause Müll entsorgen, entsorgt das Gehirn auch entsprechend die Architektur, möchte ich mal sagen. Es strukturiert sich um die Sprache, die ich dann mehr spreche, die ich dann intensiver verwende, die verdrängt die andere so immer mehr. Das Netzwerk passt sich so an, dass diese häufige Sprache immer besser verarbeitet wird. Und das kann dann zulasten der Sprache gehen, die eben nicht so häufig verwendet wird. Dennoch sollte man nicht unterschätzen, wenn ich etwas mal gut konnte, ist der Nährboden schon da. Ich komme dann schon leichter rein und Sprache lebt. Und genauso wie ein Gehirn lebt, musst du dann auch die Sprache im Gehirn immer wieder benutzen. Die möglichen Vorteile der Zweisprachigkeit sind also mehr Empathie im Kindesalter, länger geistig fit im Alter, früheres metasprachliches Bewusstsein, damit leichteres Erlernen einer Fremdsprache und ein besonderer Denkstil. Mehrsprachige denken flexibler, so die Annahme vieler Forscher. Der Grund dafür ist, dass verschiedene Sprachen eine unterschiedliche Perspektive auf die Wirklichkeit abbilden. Zwar ist die Idee, dass die Sprache unser Denken bestimmt, mittlerweile nicht mehr aktuell, allerdings gibt sie noch bestimmte Formen vor. So kann man das deutsche Wort Salat im Englischen wohl mit Lettuce als auch mit Salad übersetzen und damit ausdrücken, ob man die Pflanze oder die zubereitete Form meint. Neuere Studien beschäftigen sich mit der Frage, inwieweit Mehrsprachigkeit mit einem erhöhten Maß an Kreativität einhergeht. Dabei ist es zunächst schwierig, Kreativität genauso wie Intelligenz zu definieren und zu messen. Ein Ansatz ist, dass kreative Menschen weniger linear denken, ihre Gedanken breiter gestreut sind und sie leichter auf Ideen abseits des Mainstreams kommen. Während eines Gastaufenthalts in Neuseeland hat Anglistikprofessor Alexander Onysko von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt eine Studie durchgeführt, an der sowohl einsprachige englische Muttersprachler als auch zweisprachige Menschen teilnahmen, die im konkreten Fall entweder Englisch und Maori, die Sprache der Ureinwohner, oder Englisch und eine andere Sprache beherrschten. Er präsentierte den Teilnehmern erfundene, zusammengesetzte Wörter in englischer Sprache. Sie sollten sich nun zusammenreimen, was die Fantasiewörter bedeuten könnten. Zum Beispiel gab es das Wort Bucket Philosopher in der Studie und die zweisprachigen Personen haben da viel öfter Assoziationen gebildet zu englischen Idiomen wie to kick the bucket, also das ja steht für Ableben, oder Bucket List, das sind alle Dinge, die man noch erledigen möchte, bevor man das Zeitliche segnet. Und die mehrsprachigen haben also Bucket Philosopher viel öfter interpretiert als ein Philosoph, der über das Sterben philosophiert oder der etwas mit dem Sterben zu tun hat. Die einsprachigen Teilnehmer dagegen interpretierten die erfundenen zusammengesetzten Wörter öfter auf die Weise, dass sie die wörtliche Bedeutung der einzelnen Bestandteile nahmen. Zum Beispiel vermuteten sie hinter dem Begriff Bucket Philosopher einen Philosophen, der über Kübel philosophiert, da Bucket Kübel oder Eimer bedeutet. Die einfallsreichen Brücken zu bereits bestehenden Redewendungen und Bedeutungen, auf die die Zweisprachigen signifikant öfter kamen, werteten die Forscher als Zeichen für Kreativität. Zweisprachige befinden sich an der Schnittstelle zweier Sprachen und damit auch Kulturen. Sie können eine besondere Rolle als Mittler einnehmen. Nach wie vor wird Zweisprachigkeit aber mit zweierlei Maß gemessen. Bei den klassischen Bildungssprachen wie Englisch oder Französisch, auch bei Spanisch und Italienisch, vor allem bei Kindern, wo ein Elternteil Deutsch spricht, wird sie eher positiv bewertet. Bei Kindern mit Migrationshintergrund, die in ihrer Familie vielleicht Türkisch, Syrisch-Arabisch oder Persisch sprechen, eher negativ. Nicht vergessen sollte man, dass Mehrsprachigkeit oft einfach Ausdruck einer Lebenskonstellation ist. Die Sprachwissenschaftlerin Professorin Claudia Maria Riehl fordert, dass Politik und Gesellschaft die Sprachenvielfalt als Realität anerkennen und sie als den Schatz begreifen, den man darin sehen kann. Leider wird halt eben ein Unterschied gemacht im Sprachprestige, also obwohl natürlich die Kompetenzen genauso sind. Das ist eigentlich ein Denken, das sollte man aufbrechen und sollte einfach diese Gleichwertigkeit von Sprachen und auch das unglaubliche Potenzial, was dahinter steckt, also viel mehr in den Vordergrund stellen als irgendwelche persönlichen Einstellungen gegenüber Sprechern bestimmter Sprachen und das dann sozusagen auf die Sprache und Kultur zu übertragen. Sie hörten? Mehr Sprachen, mehr Chancen. Wie Zweisprachigkeit das Gehirn trainiert. Von Katrin Kellermann. Es sprachen Laura Mehr und Werner Hertel. Ton und Technik Nicolas Rasor. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.